Wenn du nach hinten schaust, sieht man nach vorne. Dobale, Sankovar, auf grauem Grund. Der Gelatine an verstreuter Farben, die wie ein Geist im Tageslicht verwehen. Leuchtspuren an dem Rand der Blätter, Zweige, Naturselbstdruck auf immer schwarzem Grund, des Grundes eines Silbenschwermetalles, leitfähig, wie die Dunkelheit der Nacht. Sagst du und reibst dich an dem Licht der Strahlen, die ausgesendet deinen Körper streifen, um aus der Dunkelheit mehr Hauch zu holen. Das überschäumt, aus jeder Welle bricht, die du aussendest, um mich mitzunehmen. To make new love, bis uns das Licht ausgeht.